Good morning, good morning, good morning. Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen. Those who one day stand before Jesus alone. An diejenigen, die eines Tages allein vor Jesus stehen. Now, verse 6. Vers 6. This is the reason the gospel was preached to the martyrs before they gave their lives. Das ist der Grund, warum den Märtyrern das Evangelium gepredigt wurde, bevor sie ihr Leben ließen. Even though they were judged by human standards, now they live in spirit by God's standards. Obwohl sie nach menschlichen Maßstäben gerichtet wurden, leben sie jetzt im Geist nach Gottes Maßstäben. I mean, this is an interesting statement. Das ist eine interessante Aussage. If you take another Bible like the New King James or another more traditional translation, wenn du eine andere Bibel wie die New King James oder eine eher altüberlieferte Übersetzung nimmst, it says, for this cause was the gospel also preached to them that are dead. Heißt es, darum wurde das Evangelium auch denen gepredigt, die tot sind. That they might be judged according to man. Damit sie nach menschlichen Maßstäben gerichtet werden. But live according to God in the Spirit. Aber nach Gottes Maßstäben im Geist leben. Peter says several mysterious things that he doesn't explain. Petrus sagt mehrere rätselhafte Dinge, die er nicht erklärt. You know, he just makes a statement here. He doesn't really tell how that all happened. Er macht hier nur eine Aussage und erklärt nicht wirklich, wie es dazu gekommen ist. But obviously, martyrs is people who have died. Offensichtlich sind Märtyrer Menschen, die gestorben sind. And different theologians and different Bible teachers have different opinions, understandings about this scripture. Verschiedene Theologen und Bibellehrer haben unterschiedliche Meinungen und Auffassungen zu dieser Schriftstelle. And I will simply respect them and I will allow you to also come to your own conclusion. Ich werde sie einfach respektieren und werde auch dir erlauben, zu deiner eigenen Schlussfolgerung zu kommen. But if you take the whole context, there is a truth that Peter is trying to convey to us. It's more important than figure out exactly what details. Aber wenn du den gesamten Kontext betrachtest, gibt es eine Wahrheit, die Petrus uns zu vermitteln versucht, die wichtiger ist, als die genauen Einzelheiten herauszufinden. He's basically saying that those who lived in Christ, these are the martyrs, obviously they were Christians. Im Grunde sagt er, dass diejenigen, die in Christus gelebt haben, das sind die Märtyrer, offensichtlich waren sie Christen. The first thing he's saying is they now live by God's standards. So you don't die when you die, so to say, as a Christian. Dass sie jetzt nach Gottes Maßstab leben. Du stirbst nicht, wenn du stirbst, wenn du Christ bist. Christians should never be afraid that they could die, no matter for what reason. Christen sollten niemals Angst haben, dass sie sterben könnten, egal aus welchem Grund. But I think the more important thing that Peter's trying to convey to us. Das Wichtigere, das uns Petrus zu vermitteln versucht, ist, that we have to stop worrying about being judged by human standards. Dass wir aufhören müssen, uns darum zu sorgen, nach menschlichen Maßstäben beurteilt zu werden. You will not spend eternity with the people that you live today as your judges. Du wirst die Ewigkeit nicht mit den Menschen verbringen, mit denen du hier lebst, als deine Richter. So, let people judge you if they want to. Don't worry about what people think, say about you. Lass die Menschen über dich urteilen, wenn sie es wollen, und mach dir keine Gedanken darüber, was die Leute über dich denken und sagen. Remember. Denk daran. They were judged by human standards, but now they live by God's standards. Sie wurden nach menschlichen Maßstäben beurteilt, aber jetzt leben sie nach Gottes Maßstab. We have to come to this place in our lives. Wir müssen in unserem Leben an diesen Punkt kommen, where we love, honor and respect all people. Wo wir alle Menschen lieben, ehren und respektieren. Where we listen to godly counsel and godly advice from other people. Wo wir auf göttlichen Rat und göttliche Ratschläge anderer Menschen hören. But not bow to it thinking that they are our standard or they are our judge. Aber uns nicht vor ihnen beugen und denken, dass sie unser Maßstab oder unsere Richter sind. The Bible is our standard and God is our judge. It's as simple as that. Die Bibel ist unser Maßstab und Gott ist unser Richter. So einfach ist das. If we would learn to live like this, wenn wir lernen würden, so zu leben, we would always first of all seek wise counsel from our brothers and sisters. würden wir zuallererst immer weisen Rat von unseren Brüdern und Schwestern suchen. But we would never allow that counsel to manipulate us. Aber wir würden niemals zulassen, dass dieser Rat uns manipuliert. Never. Niemals. We would always live this awareness. Wir würden immer mit folgendem Bewusstsein leben. I need people around me to help me to walk out my Christian life. Ich brauche Menschen um mich herum, die mir helfen, mein christliches Leben zu leben. This is very important, very vital. Das ist sehr wichtig und lebensnotwendig. But if these people give me counsel, then they're trying to use now to push me in a certain direction that I don't think I should go. Wenn diese Menschen mir aber Ratschläge geben, die sie jetzt benutzen, um mich in eine bestimmte Richtung zu drängen, die ich meiner Meinung nach nicht gehen sollte, I have to have the inner strength and say, thank you very much for your advice, but no. Dann muss ich die innere Stärke haben und sagen, vielen Dank für deinen Rat, aber nein. I respect you. Ich respektiere dich. But I have to live by a different standard and God has shown me something different. Aber ich muss nach einem anderen Maßstab leben und Gott hat mir etwas anderes gezeigt. Of course, I'm not talking about living in sin and when other people say, hey, this is sin, you know, we say, no, I live by a different standard. Natürlich spreche ich nicht davon, in Sünde zu leben und wenn andere Leute sagen, hey, das ist Sünde, sagen wir nicht, nein, ich lebe nach einem anderen Maßstab. If we would learn to understand that God has a standard, at any end of the day, we all give account before Him. Wenn wir verstehen würden, dass Gott einen Maßstab hat und wir alle letztendlich vor ihm Rechenschaft ablegen müssen, we would feel free to give wise counsel to others. Würden wir uns frei fühlen, anderen kluge Ratschläge zu geben? But we would never worry if these people reject our wise counsel. It wouldn't stress us. Aber wir würden uns nie Sorgen machen, wenn diese Menschen unsere klugen Ratschläge ablehnen. Es würde uns nicht belasten. Because we would respect, they have to live by the standard that God has revealed to them. Denn wir würden respektieren, dass sie nach dem Maßstab leben müssen, den Gott ihnen offenbart hat. Again, we're not talking about clear, obvious sins that the Bible talks about. Nochmals, wir reden nicht über klare, offensichtliche Sünde, die die Bibel anspricht. I tell you, this would be a unity that would be true and real unity without manipulation and control. Das wäre eine Einheit, eine aufrichtige und echte Einheit ohne Manipulation und Kontrolle. And then all of us would live in awe before God. Dann würden wir alle in Ehrfurcht vor Gott leben. You know, I like what Paul says. Mir gefällt, was Paulus sagt. He says, I have not seen anything wrong. My conscience doesn't condemn me. Er sagt, ich habe nichts Falsches bemerkt. Mein Gewissen verurteilt mich nicht. But then he says, that doesn't mean that I'm right. Aber dann sagt er, das heißt aber nicht, dass ich recht habe. Because only God will judge me. Denn nur Gott wird mich richten. So you see, Paul had the understanding, he must live by his conscience, but he also had the understanding, if it's wrong, at the end of the day, I'll stand before God. Paulus verstand, dass er nach seinem Gewissen leben muss, aber er wusste auch, dass wenn er falsch liegt, er letztendlich damit vor Gott stehen wird. Let's learn to live in that freedom. Lasst uns lernen, in dieser Freiheit zu leben. See you tomorrow. Wir sehen uns morgen.